Wissenschaft im Brennpunkt. It wasn't that specific. I didn't mention anything about the fish and the bone or even on that particular day, but we have a connection. Höhen und Tiefen. Anatomie der Stimme. Von Martina Breiner. Die Abteilung für Phoniatrie des Universitätsklinikums Erlangen. Hier werden Menschen mit Stimmproblemen behandelt. Ob man Brötchen verkauft oder Kraftwerke, ob man Unterricht gibt, immer muss man überzeugend auftreten und das vermittelt man über die Stimme. Und wenn jemand ausfällt in solch einem Umfeld, dann bedeutet das Krankheitstage, obwohl er äußerlich gar nicht so todsterbenskrank ist. Der Physiker und Mediziner Ulrich Eishold leitet die Abteilung. Er glaubt, um der zunehmenden Zahl von Patienten mit chronischer Heiserkeit oder anderen Stimmerkrankungen zu helfen, müssen endlich die grundlegenden Fragen beantwortet werden. Wie entsteht eigentlich dieses Signal Stimme? Dadurch, dass sich irgendwelche Gewebsfalten bewegen, schwingen, manchmal nicht richtig schwingen und dann klingt es heiser. Und das heißt, man hat die Kopplung zwischen Strömung, Mechanik und Akustik. Wo in den oberen Stockwerken den Kranken geholfen wird, forschen im Keller Mathematiker, Physiker und Ingenieure. Neben einer vollautomatischen Kaffeemaschine stehen zwei Schreibtische, dazwischen ein breiter Metalltisch. Schneide- und Nähwerkzeuge sind vorbereitet. Und zwei mit Flüssigkeit gefüllte, durchsichtige Plastikbecher, in denen jeweils ein Stück Fleisch schwimmt. Doktorand Georg Lugmeier hat am Morgen Schweinekehlköpfe aus dem Schlachthof besorgt. Also hier ist der sogenannte Ariknorpel, der ist beim Schwein jetzt sehr groß. Einen der Stimmapparate hat er vor sich auf ein Stück Papier gelegt und einmal in der Mitte auseinandergeschnitten. Das ist ein Knorpel, der sitzt hier auf und hat im Endeffekt die Funktion, ähnlich wie wenn das eine Gitarrenseite ist, die so drin liegt, die Gitarrenseite zu spannen. Wenn Sie jetzt anfangen zu sprechen, dann zieht der Muskel und zieht diesen Knorpel nach hinten. Dadurch wird der Punkt sozusagen nach hinten bewegt und sich die Stimmlippe knappt nach innen und nach hinten. Und dadurch kriegen wir Spannung in die Stimmlippe rein. Die Stimmforschung beginnt im Kehlkopf. Dort, wo die Stimmbänder oder Stimmlippen von der Lungenluft angeregt in Vibration geraten und mit ca. 100 bis 300 Schwingungen pro Sekunde Töne erzeugen. Stimmlippen oszillieren passiv. Das heißt, sie werden nur durch den Luftstrom angetrieben, nicht durch Muskelkraft. Die Muskeln sorgen lediglich für Spannung auf den Stimmlippen. Lugmeier befreit den Schweinekehlkopf mit einem Skalpell von überflüssigem Gewebe. Mithilfe von Nadel und Zwirn versucht seine Mitdoktorandin Veronika Birk, Spannung auf den Kehlkopf zu bekommen. Im lebenden Schwein erledigen das die Kehlkopfmuskeln. Schon fast chirurgisch genau müssen dabei die Nähte platziert werden. Also man kriegt da mit der Zeit schon Übung. Es geht dann schon, aber es ist trotzdem ziemlich klein alles. Alles muss schnell gehen, denn das organische Material verliert in weniger als 2 Stunden seine biomechanischen Eigenschaften. Der Verwesungsprozess lässt sich nicht aufhalten. Auf dem Metalltisch ist ein kurzes Metallrohr montiert, angeschlossen an eine Luftdruckpumpe. Darüber stülpt Lugmeier den präparierten Kehlkopf. Dann schaltet er die Pumpe ein und erhöht den Luftdruck. Das sieht man beim Schwein, dass hier diese fleischigen Lappen im Endeffekt viel mehr schwingen als die eigentlichen Stimmlippen. Also ein Schwein wirklich dazu zu bekommen, dass die Stimmlippen oszillieren in so einem Versuchsaufbau, ist sehr schwer. Ziel ist eine detaillierte Vermessung der Stimmlippenbewegung. Eingenähte Fixpunkte helfen bei der Auswertung. Eine Hochgeschwindigkeitskamera, die über dem Kehlkopf befestigt ist, macht bis zu 10.000 Aufnahmen pro Sekunde. Die Schweinekehlköpfe dienen vor allem dazu, die Gerätschaften zu justieren. Die eigentlichen Versuche werden mit menschlichen Kehlköpfen durchgeführt, die weniger leicht zu bekommen sind als solche aus dem Schlachthaus. Also es fängt damit an, dass wir Menschen den Kehlkopf da erstmal hatten, wenn man anfängt zu denken, da hängt mal ein Mensch dran mit dem Kopf und einem Körper. Und wir holen die ja auch aus der Pathologie ab, die Kehlköpfe. Und ich glaube, jeder, der schon mal drüben in der Pathologie war und so einer Leiche vorbeigegangen ist, die dann so in Anführungsstrichen zerfleddert vor einem liegt, der weiß dann schon, wo das Ding herkommt. Der Unterschied zwischen den Stimmapparaten von Schwein und Mensch ist deutlich zu hören. Erst wenn sich die Stimmlippen beim Vibrieren berühren, korrekt öffnen und schließen, erhält man einen klaren Ton. Erlangen im Juni 2012. Stimmforscher von Japan bis Chile treffen sich zum alljährlichen Kongress. Gerade einmal 600 Mann stark ist die gesamte internationale Wissenschaftsgemeinde. Von Strömungsphysikern bis Phoniatern ist hier alles vertreten. Ingo Tietze, selbst passionierter Tenor, ist sowohl Direktor des US-amerikanischen Zentrums für Stimme und Sprache in Utah als auch Professor für Sprachwissenschaften und Spracherkrankungen an der Universität Iowa. Seine Lehrbücher gehören zum Basisrepertoire einer jeden Nachwuchskraft. Seine Vorträge sind nicht nur unter Fachkollegen legendär. Wenn Tietze die Stimmformel an die Tafel schreibt, fragt sich ein Laie schnell, ob er versehentlich in einer Vorlesung über höhere Quantenmechanik gelandet ist. Integrale, Wurzeln und ein Wust griechischer Buchstaben schmücken die einmal quer über die ganze Tafel gehende mathematische Beschreibung der Stimme. Die Mathematik hinter der Stimme ist unfassbar komplex. Ich bin in dieser Welt der Ingenieure und Physiker aufgewachsen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir vor allem mit den Leuten kommunizieren müssen, die helfen, Stimmen wiederherzustellen. Die Formel ist längst nicht komplett. Die Wissenschaftler behelfen sich mit den verschiedensten Stimmmodellen, vermessen sie, leiten Gesetzmäßigkeiten ab. Nicht alle Modelle bewegen sich so nah an der Realität wie Leichenkehlköpfe. Manche werden nicht einmal mit Luft, sondern mit Wasser betrieben, um Strömungsdynamiken nachzuvollziehen. Ingo Tietze ist überzeugt, erst kommt die Mathematik, dann die Heilung. Jahrelang mussten wir Wissenschaftler zu den Sprach- und Gesangslehrern gehen und uns zeigen lassen, was sie tun und was ihrer Meinung nach hilft. Aber durch die ganze Arbeit der letzten Jahre kann die Wissenschaft heute erklären, warum bestimmte Dinge helfen und andere nicht. Eigentlich bin ich Mathematiker und der Betreuer meiner Diplomarbeit hatte im Klinikum bei einem Kollegen eine Stelle offen und ich wollte gern promovieren, aus der reinen Mathematik raus in die Anwendung, und so komme ich zur Stimmforschung. Michael Döllinger ist der Leiter der Erlanger Stimmforschergruppe und damit auch Georg Lugmeiers Chef. Die Forschung beginnt am realitätsnahen Modell, wie Döllinger es ausdrückt, beim lebenden Patienten. Allerdings kann man dort nichts kontrollieren. Also ich kann nicht die Spannung definiert ändern, Kräfte im Kehlkopf kann ich nicht definiert ändern. Das passiert einfach. Experimente an Leichenkehlköpfen liefern einen viel tieferen Einblick als die Aufnahmen des Patienten. Erst bei solchen Experimenten zeigt sich, die Stimmlippen schwingen nicht nur horizontal, sondern enthalten auch einen vertikalen Bewegungsanteil. Dreidimensionale Schwingungen also. Eine gute Stimmqualität wird erzeugt einerseits durch periodische Schwingungen, also jede Schwingung sieht aus wie die nächste, und ihre Stimmlippen schwingen symmetrisch. Die linke schwingt so wie die rechte Stimmlippe. An ihren Leichenkehlköpfen können die Erlanger Forscher Asymmetrien künstlich herstellen und Heiserkeit erzeugen. Wenn man am Kehlkopf angenähte Fäden auf der einen Seite stärker spannt als auf der anderen, wird der Ton deutlich unsauberer und luftiger, denn die Stimmlippen können sich nicht mehr sauber beim Vibrieren berühren bzw. schließen. Die Leichenkehlköpfe müssen während der Messung mit Kochsalzlösung feucht gehalten werden. Normalerweise liegt eine Schleimschicht auf den Stimmlippen, der sogenannte Mukus. Diese Schicht wirkt wie ein Fliegenfänger für durch die Atemluft aufgenommene Mikroben, Staub oder Rauch. Ihre Dichte und Beschaffenheit verändert sich äußerst leicht. Daher vermessen die Erlanger auch den Einfluss verschiedener Mukusdichten. Das klingt zunächst wie ein vernachlässigbarer Effekt. Aber letztendlich sieht man auch, dass der Schleim auf den Stimmlippen Eigenschaften hat, die Bewegung und somit auch den resultierenden Ton positiv als auch negativ beeinflussen. Das sieht man ja auch, wenn man heiser ist. Die Mukuskonsistenz im Kehlkopf sieht da ganz anders aus, als wenn man eben gesund ist. Viel dickflüssiger, zäher. Ich habe sie zu Tode geritten. Sie hören ja selber, das ist jetzt eine beschädigte Stimme geworden. Auch wenn eine heisere Stimme von Stimmheilkundlern in den meisten Fällen als krankhafte Entwicklung diagnostiziert wird, prägt sie bei vielen Menschen den Charakter der Stimme. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Keine Stimme gleicht einer anderen. Darin ähnelt sie dem Fingerabdruck. Der von der Lunge generierte Luftstrom wird auf seinem Weg über die Stimmbänder bis zu den Lippen auf so komplexe Art und Weise beeinflusst, dass Stimmforscher am Ende vor einer Vielzahl von Variablen und Parametern stehen, die sie berücksichtigen müssen. That's it. Ein Wiesel saß auf einem Kiesel in Mittenbach-Griesel. Zahlreiche Computerprogramme versuchen, den Klang der natürlichen Stimme zu treffen. Wisst ihr, weshalb? Das Mondkalb verriet es mir im Stillen. Das Raffinier-Tier tat's um des Reimes willen. Einige Firmen betreiben einen gewaltigen Aufwand. Aber es gibt auch einfache Handy-Apps, die mehr oder weniger erfolgreich sind. Nun sag, wie hast du's mit der Religion? Du bist ein herzlich guter Mann. Allein ich glaub, du hältst nicht viel davon. Diese sogenannten Text-to-Speech-Programme sind weit gediehen, helfen aber nicht dabei, das Geheimnis der Stimme zu verstehen. Ach, neige du Schmerzensreiche, dein Antlitz gnädig meiner Not. Das Schwert im Herzen mit tausend Schmerzen blickst auf zu deines Sohnes Tod. Zum Vater blickst du und Seufze schickst du hinauf um sein und deine Not. Mimicking or resynthesizing voice from a known voice, that is very advanced. Das Nachahmen oder Synthetisieren von einer schon bekannten Stimme kann man schon sehr gut. Aber für all die Computer oder Aufzüge, die mit uns sprechen, braucht man bis heute Aufnahmen von menschlichen Stimmen. Diese werden dann in ganz kleine Stimmteile zerlegt und wieder zusammengesetzt, sodass eine neue Sprache daraus entsteht. Was wir in unserem Forschungsbereich machen, ist etwas anderes. Wir wollen die Physik hinter der Stimme verstehen. Und basierend darauf könnten wir auch Aussagen treffen, wie sich eine Stimme in etwa anhört, wenn uns nur die Anatomie des Stimmapparats vorliegt, beispielsweise von einem ausgestorbenen Tier oder Ähnlichem. About Edward, on the back of his head, he had another face. Forschern wie Ingo Tietze geht es nicht darum, Stimme perfekt zu imitieren. Sie wollen nachvollziehen, wie ein Körper beschaffen sein muss, um sie zu produzieren. Mich verlacht ja schon ganz Sparta von der Sexta. Bis zur Quarta betrogen werd ich ja von meiner Helena. Der Lehrstuhl für Sensorik der Universität Erlangen liegt auf dem Rötelheim Campus. Ein Backsteinhaus reiht sich an das andere. In einem der Gebäude der Akustikraum, in dem Doktorand Stefan Knies-Burgess seine Experimente durchführt. Es ist ein stark schallgedämpfter Raum. Wo der Schritt normalerweise klackert, verstummt er hier sofort. Kein Hall. Riesige, 50 cm lange Schaumstoffkeile kleben an Wänden und Decke. Wenn die Versuche starten, wird auch noch der Boden mit den Keilen vollgestellt. Kniesburgess Aufbau ist ein langes, vierkantiges Plexiglasrohr, in das er künstliche Stimmlippen eingespannt hat, ähnlich groß wie die des Menschen. Auch ihre Verformbarkeit wurde so lebensnah wie möglich gestaltet. Wir brauchen ja ein Material, das relativ ähnlich in ihren Eigenschaften, in ihren Elastizitätseigenschaften zu richtigen Stimmlippen ist. Da verwenden wir ein Silikon, das kommt aus der Maskenbildung. Wir haben verschiedene Stimmlippen oder künstliche Stimmlippentypen, die wir natürlich miteinander vergleichen wollen. Der Ingenieur interessiert sich vor allem dafür, welche Rolle der vokale Trakt in der Stimmproduktion spielt. Der Vokaltrakt umfasst den gesamten Raum zwischen Stimmlippe und Mund. Hier entwickeln sich viele kleine, kaum vorhersehbare Luftwirbel. Hier passiert der Großteil der Stimmformung. Das Rohr vor den künstlichen Stimmlippen entspricht der Luftröhre, das dahinter dem Vokaltrakt, zumindest in vereinfachter Form. Um den Klang seiner künstlichen Stimme einzufangen, stellt Kniesburgess 5 Mikrofone in verschiedenen Abständen und Winkeln vor die Öffnung des Kanals, quasi den Mund der Konstruktion. Per Luftdruckpumpe erhöht er dann langsam den Druck auf die Stimmlippen. Ab einem bestimmten Luftdruck fangen die Stimmlippen natürlicherweise symmetrisch zu schwingen an, öffnen und schließen sich. Man spricht von der Grundfrequenz, welche dem Grundklang der Stimme entspricht. Die gesamte Klangfarbe setzt sich aus einer Vielzahl an höheren Frequenzen, dem Doppelten, Dreifachen, Vierfachen und so weiter dieser Grundfrequenz zusammen. Sie entwickeln sich durch die Interaktionen der Luftströme im Vokaltrakt. Die Berechnungen dieser einzelnen Jets, wie die Wissenschaftler sie nennen, erweisen sich als äußerst kompliziert. Nicht einmal ein Supercomputer kann alle möglichen Verformungen des Luftstroms berechnen. Am Plexiglasrohr hat Kniesburgess auch mehrere Drucksensoren angebracht. Diese ermöglichen ihm, die Luftwirbel, die hier entstehen, genau auszumessen. Auch der subglottale Druck, also der Druck vor den Stimmlippen, wird auf diese Weise bestimmt. Diese Sensoren können sehr niedrigen Druck detektieren, wirklich bis zu einem sehr niedrigen Druck hin. Und damit habe ich einfach die Möglichkeit, diese Wirbel zu detektieren, wo sie sich gerade befinden, wie sie abschwimmen, sodass ich den Prozess wirklich zeitaufgelöst mir betrachten kann. Was man sonst nur hört, kann Kniesburgess so sichtbar machen. Lässt der Ingenieur das Plexiglasrohr, also den vokalen Trakt, komplett weg, verändert sich auch die Strömung im System. Die Stimmlippen schließen nicht mehr und der Luftstrom muss angepasst werden, bis wieder ein Klang entsteht. Doch ohne Vokaltrakt hört man nur die Hauptfrequenz. Oh, meine Hände, wie der Mann knutschen, drücken, küssen kann. Driftsänger kenn ich schon viele, aber so schnell kam zum Ziele keiner noch. Ja, der ist Meister. Erst die komplexen Verwirbelungen führen zum Farbklang. Sie sind ein Teil dessen, was die Stimme besonders macht. Der menschliche Vokaltrakt ist kein starres Plexiglasrohr, sondern flexibel. Er kann während der Stimmproduktion verengt, geweitet, verlängert, verkürzt werden. Mit all diesen Bewegungen formt er die Luftströme und damit das, was den Mund verlässt. Mit ihren simplen Aufbauten bestimmen Forscher Parameter und Gesetzmäßigkeiten, die in den Rechnern von Döllingers Arbeitsgruppe zusammenlaufen. Zu hören ist hier nichts. Stattdessen flimmern dreidimensionale Modelle der Stimmlippen über dem Bildschirm, die, wie ihre natürlichen Vorbilder, aus unterschiedlich schwingenden Schichten aufgebaut sind. Irgendwann soll aus solchen Simulationen ein Diagnosewerkzeug entstehen, das potenzielle Stimmprobleme schon dann erkennt, wenn man es der Stimme noch gar nicht anhört. Ein Computermodell, das sich realitätsnah verhält, muss ja auch realitätsnah aufgebaut sein. Das heißt, sie müssen Materialgesetze integrieren, die Luftströmung müssen berücksichtigt werden, es müssen Interaktionen zwischen Luftströmung, Gewebe und Akustik berücksichtigt werden. Eine Aufgabe, mit der auch Supercomputer zeitweise überfordert sind. Scheinbar einfache Dinge wie das Schließen der Stimmlippen stellen sich bisher als eine nahezu unlösbare Aufgabe heraus. Was bisher nur sehr wenig in physikalischen Modellen berücksichtigt wird, ist die Stimmbiologie. Sie ist die jüngste im Bunde der interdisziplinären Stimmforschung. Susan Thibault von der University of Wisconsin ist eine der führenden Figuren in der Stimmbiologie. Mitte 40 ist sie, wirkt eher jünger. Als sie auf der Erlanger Stimmkonferenz den Eröffnungsvortrag hält, bleibt sie bei ein paar Wörtern stotternd hängen. Yeah, it's interesting because to date we haven't really done a lot of modeling with voice biology. Unser Forschungsgebiet ist wirklich interessant. Wir entwickeln uns von Jahr zu Jahr, steigern die Versuchsqualität und Quantität. Zum Beispiel arbeiten wir an einem Computerprogramm, das den Verlauf der Wundheilung der Stimmlippen vorhersagen kann, wenn man bestimmte genetische Informationen eines Menschen eingibt. Das könnte vor Stimmbandoperationen äußerst nützlich sein. Kurzum, wir hinken mit unserer Forschung noch etwas hinter den Physikern her. Aber in 5 bis 10 Jahren sollten wir schon ordentlich aufgeholt haben. Stimmbiologie findet vor allem auf zellulärer Ebene statt. Im Fokus stehen hier die sogenannten Stimmlippenfibroblasten. Das sind die äußerst druckstabilen, elastischen Zellen, aus denen die Stimmbänder aufgebaut sind. Hier können Entzündungen oder Narbenbildung die Stimme verändern. Um das richtig zu untersuchen, so Thibault, wird vor allem eines benötigt: Zelllinien. Unsterbliche, untereinander identische Fibroblasten, durch die die Versuche reproduzierbar werden. It's very, very hard to get vocal full fibroblasts because you have to get them from a normal individual. Fibroblasten aus den Stimmlippen zu bekommen ist sehr, sehr schwer. Denn normalerweise muss man diese jedes Mal aufs Neue aus einem Patienten isolieren. Meistens bekommt man sie beispielsweise aus herausoperiertem Stimmlippengewebe. Wir haben es jetzt erstmals geschafft, eine unsterbliche Zelllinie aus so einer Probe zu züchten. 12 verschiedene Forschergruppen arbeiten inzwischen mit unseren Zellen. Man muss sich das schon vor Augen führen. Die Fibroblasten sind die Bausteine der Stimmlippen und halten deren Eigenschaften konstant. Wenn die Stimme krank ist, heißt das normalerweise auch, dass die Fibroblasten verändert sind. An diesen Zellen testen Thibault und ihre Mitarbeiter jetzt verschiedene Medikamente, um deren Wirkung auf das Stimmlippengewebe vorherzusagen. Ob sie die Oberfläche austrocknen oder die Belastbarkeit der Zellen beeinflussen. Offiziell arbeitet die Wissenschaftlerin in der Abteilung für Halschirurgie des Klinikums der University of Wisconsin. So interessiert sie sich auch für die Narbenbildung nach Kehlkopfeingriffen. Oder vielmehr, wie man Narbenbildung verhindern kann. Narben auf den Stimmlippen führen dazu, dass diese nicht mehr richtig schwingen können, was wiederum zu Heiserkeit führt. Heutzutage kann man für die Patienten in so einem Fall nicht viel tun. Deswegen experimentieren wir gerade mit Hydrogelen, in die wir Fibroblasten einbetten. Wenn wir die Zellen einfach so auf frische OP-Wunden geben, werden sie einfach weggespült. In solche Gele eingebettet, haben sie genügend Zeit, richtig an die Stimmlippen anzuwachsen. Zudem unterstützt auch das Gel selbst die Wundheilung. Nicht nur lebensbedrohliche Kehlkopferkrankungen wie Krebs werden heute noch chirurgisch behandelt. Es gibt eine eigene Stimmkrankheitenkategorie der sogenannten gutartigen Läsionen. Meistens entwickeln die sich dadurch, dass jemand raucht, regelmäßig Sodbrennen hat, seine Stimme falsch benutzt, also eher generelle Faktoren. Solche Läsionen würde ich gerne besser verstehen und behandeln können. Am besten ohne irgendwelche Operationen. Denn im Normalfall stellen chirurgische Eingriffe immer ein Risiko dar, da Narben entstehen können oder zu große Teile aus der Stimmlippe herausgeschnitten werden. Wenn wir solche ungefährlicheren Krankheiten uninvasiv heilen könnten, wäre schon ein großer Schritt getan. Am Ende ergänzen sich Stimmbiologie und Physik. Computersimulationen sollen berechnen, was mit einer Stimme nach einem operativen Einsatz passiert, welcher Schnitt welche Folgen nach sich zieht. Hand in Hand damit gehen die Anstrengungen, eine fatale Narbenbildung mit biologischen Mitteln zu verhindern. That's it. Für Stimmtherapie und Krankheitsdiagnose leisten die physikalischen Formeln und Modelle schon heute einiges. In Erlangen hat das sogenannte Phonovibrogramm Einzug in den Klinikalltag gehalten. Es ist eine bildliche Darstellung, die die Information von 10.000 Einzelbildern aus Filmaufnahmen der schwingenden Stimmlippen eines Patienten vereint und Ärzten so präzisere Diagnosen ermöglicht. Ingo Tietze hat seine sämtlichen Sprech- und Gesangstherapien auf physikalischen Erkenntnissen aufgebaut. Here is a regimen you can follow. Viele davon sind für Sänger und Sprecher weltweit in Form von YouTube-Videos zu Kultmaterial geworden. First, do a pitch glide from as low as you can to as high as you can. Ingo Tietze hat sich in den USA für ein neues Stimmbewusstsein stark gemacht. Seine Überzeugung, jeder kann und muss an seiner Stimme arbeiten, um diese zu schützen. Nicht nur Sänger und professionelle Sprecher. Und der Mitte 70-Jährige will noch mehr erreichen. I think everybody dreams about it, but every time it's been tried, the success hasn't been there yet. Viele Stimmforscher, und da gehöre ich dazu, träumen von einem Simulator, in den wir zunächst die vorhandene Kehlkopfanatomie eines Patienten oder Sängers eingeben. Dann könnten wir basierend darauf den Einfluss von bestimmten chirurgischen Eingriffen oder Stimmübungen auf die Stimmproduktion simulieren und schon vorher sagen, so und so wird sich das anhören, so wird es besser, so wird es schlechter. Bis dahin wird weiter vermessen. Höhen und Tiefen. Anatomie der Stimme. Von Martina Preiner. Regie Axel Scheibchen. Redaktion Christiane Knoll.